I never get tired of a subject. So I do something, I destroy it, and I redo it, and I always come back to it. Ich habe nie genug von einem bestimmten Thema. Ich mache etwas, ich zerstöre es, ich mache es neu und komme immer wieder darauf zurück. Ich vergebe nicht, ich vergesse nicht. Nachtgespräche mit Louise Bourgeois. Ein Feature von Ina Strelo und Heide Schwocho. Chelsea, New York. Louise? Louise, schlafen Sie? Warum sitzen Sie auf meinem Bett? Pardon, ich wollte... Holen Sie mir ein Glas Milch und dann gehen Sie. Schlafen Sie. Ich finde keine Milch. Ich trinke auch lieber Cola. Es ist 2 Uhr nachts. Ich zeichne jede Nacht. Nehmen Sie keine Schlaftabletten? Nein, niemals. Pensez plume. Sie kommen zu den Schlaflosen. Füllfedergedanken. Nicht zu allen, aber zu mir. Da sitzt sie nun, in ihrem winzigen Bett, diese uralte kleine Frau. Auf Kissen gestützt und bewacht von ihrer üppigen Bibliothek, deren Bücher längst die Regale verlassen haben. In griffbereiter Nähe liegen Molière, Camus, Villon, La Fontaine. Wenn Louise nachts nicht zeichnet, liest sie. Und ich dachte, wenn sie sowieso nicht schlafen kann. Was wollen Sie von mir? Ein Porträt. Malen Sie? Ich sehe keine Materialien. Ein Porträt aus Worten. Farben sind stärker als Sprache. Dann schreibe ich ein blaues. Oh, Sie wollen mich verführen. Natürlich will ich sie verführen. Blau ist ihre Lieblingsfarbe. Obwohl es eher rot war, das mich im Chaos der Dinge in ihrem Haus empfing. Auf den Tischen Bücher, Kassettenzeichnungen, Briefe, Stoffe, Skizzen. An den Wänden Zettel, Fotos, Zeitungsausschnitte, Notizen. Darüber und darunter eine wachsende Verwahrlosung. Ich war ein Eindringling, das war klar. Ich wurde immer kleiner. Das nutzte nichts. Louise Bourgeois saß ganz still an ihrem Arbeitstisch und schaute mir aufmerksam zu, bei meinem Kleinerwerden. Ihr Blick neugierig, ängstlich, etwas genervt, als hätte ich sie gerade beim Zeichnen unterbrochen. Ihr Gesicht, ja, ihr Gesicht. Eine gefurchte Lebenslandschaft, ein dichtes Faltennetz in die Haut gegraben, filigran verästelt. Kein Zentimeter auf ihrem Gesicht ist unbedeckt. Die Preisgabe ihres Lebens. Oder eine Rüstung. Dieses Gesicht spricht ebenso, wie es verschwiegen ist. Dann hob sie auf einmal die Lider und sofort erwartete ich eine Entscheidung. Ihre Augen waren schmal, forschend, misstrauisch, ein grüner Blick. Und an den Rändern ein Schalk. Als ich klein genug geworden war, sagte sie, sit down. Sie haben nicht mal einen Stift dabei? Dann sind Sie wohl umsonst gekommen. Wenn Sie wollen, bin ich unbewaffnet. Nackt. Meine Biografie können Sie in den Katalogen lesen. Die liegen im anderen Zimmer, da liegt auch eine Jacke. Ich muss arbeiten. Au revoir. Alle hatten mich gewarnt. Ich glaube, ich hab's vergeigt. Was wird das? Sie sitzt auf der Treppe und wartet. Sie heult doch nicht. Sie sucht den Weg. Dabei war ich so zuversichtlich, als sie mir heute die Tür geöffnet hat. Erst hörte ich Metall auf Holz schlagen. Dann rumpelte es hinter der Tür, dann ging sie auf. Da stand sie nun, fast 100 Jahre alt, gestützt auf eine Gehhilfe, aber aufrecht. Sie schaute kurz, ja, in mich hinein. Hob ihre Gehhilfe an, drehte sich um und ging ins Haus zurück. Ich weiß nicht, ob das Gemurmel »Komm rein« geheißen hat. Später hat sie es mir gesagt. Es hieß »Keine Interviews«. Wenn jemand mein Haus betritt, dann erwarte ich, dass der Besucher sagt »Okay, hier ist der Kassettenrekorder. So, jetzt setzen Sie sich mal in Ihren Lehnstuhl und dann werden wir über dieses und jenes sprechen.« Auf diese Art demonstrativer Autoritätsentfaltung würde ich jedoch antworten, kommt überhaupt nicht in Frage. Was immer Sie mich fragen werden, ich werde mit Nein antworten. Das ist mein Privileg. Sie sind stur. Ich bringe Ihnen die Jacke zurück. Was wollen Sie? Ihr Porträt. Sie wiederholen sich. Haben Sie meine Biografie nicht gelesen? Natürlich, mehr als die. Na, was wollen Sie noch? Die Frau hinter den Zitaten. Das kann sie nicht sagen. Was sagt sie? Die Frau hinter den Zitaten. Wenn Sie nach Geheimnissen suchen, sind Sie falsch bei mir. Ich bin eine Frau ohne Geheimnisse. Ich wollte, ich könnte mein Privates noch öffentlicher machen, um es dadurch loszuwerden. Das sagt sie gern. Das sagt sie oft. Ihre Besucherin weiß es doch. Aber sie glaubt es ihr nicht. Und wer sind Sie ohne Geheimnisse? Meine gescheiterten und scheiternden Beziehungen zu anderen, das bin ich. Und das passiert mir immer wieder. Nur, es ist eben das Einzige, was mich motiviert. Meine Kunst kommt vom Scheitern. That's it. Und, wo ist nun Ihr Stift? Ihr Aufnahmegerät? Na, wenigstens ein Zettel, oder nehmen Sie heimlich alles auf, was ich nicht kontrollieren kann? Sie vertrauen mir nicht. Ich vertraue niemandem. Ich verlasse mich nur auf mich selbst. Zum Glück bin ich ganz und gar unfähig, anderen zu vertrauen. Also, wo haben Sie Ihr Werkzeug? Ich kann noch keine Zeile schreiben. Ich bekomme sie nicht sortiert, meine Denkfäden. Denkfäden? Das gefällt mir. Das ist alles ganz einfach. Ich habe kein Ich. Ich bin mein Werk. Nachruf. Die Grande Dame der zeitgenössischen Kunst ist tot. Im Alter von 98 Jahren starb Louise Bourgeois am 31. Mai 2010 in New York an einem Herzinfarkt. Notizen zum Nachruf. Von der Geburt zum Muttertod. Louise Bourgeois wird am 25. Dezember 1911 in Paris geboren. When a man is born in a family, he is blessed by everybody. When a woman is born in a family, well, you bear with it. Wenn ein Junge geboren wird, you tolerate, dann ist die Familie glücklich. Und wenn ein Mädchen geboren wird, dann findet man sich damit ab. Man toleriert die Tatsache. Ihre Eltern besitzen eine Restaurierungswerkstatt für historische Tapisserien in Choisy bei Paris. Eine behütete Kindheit? Eine verstörende Kindheit. Mutmaßung. Die einzige Zeugin ist sie. Schon mit 10 Jahren fertigt Louise Zeichnungen für verloren gegangene oder zerstörte Teile der alten Teppiche an. Sie ist stolz auf diese Arbeit. Weil sie den Vater stolz machen wollte. Klischee. Und die Mutter? Meine Mutter war die beste Freundin meiner Kindheit. Choisy bei Paris um 1920. When I was very little, in my house, my father talked all the time, so nobody had any room to say anything. Mein Vater war ein sehr großer Macho. Er redete pausenlos. Niemand hatte die Gelegenheit, irgendetwas zu sagen. Und nach jedem Familienessen. Sie wissen vielleicht, dass die Leute in Frankreich viel zu viel essen und eine alberne Inszenierung aus den Mahlzeiten machen, machte mein Vater dann Witze, wie er selber fand. Das bedeutete, dass er sich über seine Tochter lustig machte. Er hatte noch eine andere Tochter, aber aus irgendwelchen Gründen, die nur er selber kannte, fiel seine Wahl auf mich. Der Vater sitzt da, in der breiten Geste des Patriarchen, und schneidet aus einer Mandarinschale die Gestalt eines Mädchenkörpers aus. Er tut das in aller Ruhe und sehr geschickt. Als die Figur fertig ist, hält er sie hoch und zeigt sie allen, die zum Essen eingeladen waren. Seht alle her, das ist Louise. Sie hat nichts. Alles, was sie zwischen den Beinen hat, sind ein paar dünne weiße Fäden. Sie schenken ihm ihr großes Gelächter. Sie baden ihn darin. Louise beginnt gerade an ihrer Scham zu ersticken. Dann nimmt sie das Weißbrot vom Tisch, vermischt es mit Speichel und formt daraus heimlich den Körper ihres Vaters. Als die Figur fertig ist, beginnt sie sorgfältig, die Glieder des Körpers mit einem Messer abzuschneiden. So those figures have been my first sculpture. And they represent an escape from something that you do not want to hear. Diese Figuren waren meine ersten Skulpturen. Es war eine Flucht vor meinem Vater. Es war meine erste skulpturale Lösung. Haben Sie zugehört? Und wohin ist Ihre Mutter geflohen? Sie war eine Weberin. Sie flickte die Hosen meines Vaters, das war ihre Aufgabe. Sie nähte auch kleine Büstenhalter für mich und alles kam ins Leinenzimmer. Das war das wichtigste Zimmer. Im Leinenzimmer lernte man die Körperteile kennen, die Sexualität und so weiter. Ja, und Ihre Mutter? Sie war sehr stark und sehr diplomatisch. Wie hat sie es ausgehalten? Der Vater holte sich seine jungen Mätressen ins Haus und stellte sie seiner Familie als die englischen Kindermädchen vor. Eine wurde sogar seine Hauptmätresse, Sadie Gordon. Sie lebte 10 Jahre mit der Familie im Haus. Louise! Louise! Wo bleibt meine kleine Louison? Come here! It's time for our English lesson. Ja, Sadie war als meine Englischlehrerin angestellt. Ich glaubte, sie würde mich gern haben. Stattdessen hat sie mich verraten. Sie hat mit meinem Vater geschlafen. Ich wurde nicht nur von ihm, sondern auch von ihr verdammt nochmal hintergangen. Und wohin ist Ihre Mutter geflohen? Meine Mutter war krank. Eine Ehefrau in Frankreich muss sich mit den Geliebten des Mannes abfinden. Sie muss sehr stark sein. Das war meine Mutter. Ich bin es nicht. Überhaupt nicht. Ich hätte mich in die Rolle der französischen Frau nicht fügen können. Deshalb habe ich Frankreich verlassen. Was sagt sie noch dazu? Was machen Sie? Sie schauen sich nicht an. Meine Mutter hatte immer panische Angst um meinen Vater. Mit und ohne Sadie Gordon. Mit und ohne all die anderen. Die Angst meiner Mutter wurde meine Angst. Aber begonnen hat es schon viel früher. Wann? Notizen zum Nachruf. Louise studiert Philosophie und Mathematik an der Sorbonne. Sie ist Anfang 20. Sie liebt die Mathematik, die Geometrie, die Gleichungen, die klaren Linien, die Zahlenreihen. Dann der Schock. 1932 stirbt die Mutter. Louise ist 21 Jahre alt. Meine Mutter war in meinen Augen vollkommen. Sie war besonnen, klug, geduldig, beruhigend, vernünftig, wählerisch, raffiniert, ordentlich und unentbehrlich. Sie war eine Weberin, wie eine Araignée, eine Spinne. Maman, eine 9 Meter hohe, 10 Meter breite Skulptur, eine Spinne. Bronze, Edelstahl und Marmor. 1999. Also Schweizer Bahnhof, die Endstation des Zuges. Wir bitten Sie alle auszusteigen. Sie erreichen hier alle Funksignalanschlusszüge. Rien bei Basel. Ja, ja, ja. Ich stehe unter Maman. Die Ode an die Mutter. Die Skulptur ist nicht bronzen. Sie ist grau. Das ist eine Enttäuschung. Und wenn ich neben den Spinnenbeinen stehe, denke ich eher an irgendein technisches Gerät. Auch wirken sie mehrfach gebrochen, ungelenk. Die Glieder fließen nicht. Und ja, was Madame Bourgeois Geborgenheit nennt, nimmt mir die Luft. So soll's wohl sein. Trotzdem, ich bleibe stehen, in Maman. Schaue von unten auf ihren Leib. In einem Bronzenetz trägt sie ihre Brut. Ich zähle 6 Eier. Sie sind aus Marmor. Die Maman, die überall ist und aber auch die Fäden überall spinnt, so Kontrolle haben und aber auch beschützen. Also es hat mir gar nicht gefallen. Ja. Nein, ihre Sprache gefällt mir gar nicht. Also das Gute ist, dass es eben provoziert, ja, dass es keine Gefälligkeit ist. Ja, also das mir fehlen die Antworten ein bisschen. Es ist einfach eben die seelische Problematik, die da ja eben rausgeschmissen wird. Und das habe ich schon so oft gesehen. Und dann ist sie für mich nicht mehr modern. Ja, es ist eine unglaubliche Vielfalt, wie sie mit Materialien, Formen, Installationen umgeht. Il y a beaucoup de miroirs. Oui. Qui renvoie... c'est le symbole du miroir. Chelsea, New York. C'est le symbole du miroir qui veut dire qu'il y a beaucoup de miroirs, veut dire qu'il y a beaucoup de réalité. Mann. Votre réalité. Louise, du bringst mich an die Grenzen. Was wird das jetzt? Sie weiß nicht weiter. Sie schaut sich Filme an? Sag ich doch, dann weiß sie nicht weiter. Ich will nicht in ihrer Biografie nach ihrem Werk suchen. Ich will nicht in ihrem Werk nach ihrer Biografie suchen. Ich will dem nicht aufsitzen. Ich sitze dem auf. Sie ist eine Weberin. Ich habe kein Ich. Ich bin mein Werk. Was machst du hier? Ich versuche, über dich zu schreiben. Warum duzt du mich? Pardon. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Doch legen Sie es dort auf den Waschtisch. Ich muss arbeiten. Und was ist mit Ihnen? Ich habe so ein Rauschen im Kopf. Nur noch ein Rauschen. Welche Farbe hat es? Nachtblau. Oh, Sie wollen mich zu Ihrer Komplizin machen. Das funktioniert bei mir nicht. Blau ist meine Farbe. Und das wissen Sie. Ja. Blau bedeutet, dass man das Grau des Alltags hinter sich gelassen hat, um in eine Welt der Freiheit befördert zu werden, wo man sagen kann, was man mag. Blau repräsentiert Frieden, Meditation, Flucht, that's it. Und Rot und Gelb, Weiß und Pink? Oh, jetzt verstehe ich. Ihr Geschenk, Pralinen. Ja, das wissen Sie also auch, dass ich sehr empfindlich auf Zucker reagiere und danach schwatze wie ein Wasserfall. Leg sie darüber, ich esse sie, wenn ich allein bin. Ich sehe nie, dass du dir Notizen machst. Doch, ich habe gestern... Lies mir vor. Nein. Dann gehen Sie. Ich habe das Privileg. Sie kennen doch meine Zitate. Sie spricht nicht mit mir. Sie diktiert ihre Sätze. Sie hat Stacheln wie ihr Affenfellmantel auf dem berühmten Foto von Robert Mapplethorpe. Ihre Fillette unterm Arm, eine Skulptur aus dem Jahr 1968 und ein listiges Lächeln auf den Lippen. Fillette, was kleines Mädchen heißt, ist ein riesiger Schwanz mit zwei prallen Hoden. Louise trägt sie im Arm, ihre kleine Louise, wie sie sagt, ihre kleine Waffe, wie ich denke. In Ausstellungen hängt Fiat gern über den Köpfen der Besucher. Manchmal möchte ich ihr einfach den Stift aus der Hand nehmen. Hör auf zu kritzeln und sprich mit mir. Das reicht, das ist nicht besonders originell. Dachte ich mir. Schreiben Sie, ich diktiere. Der Phallus ist Gegenstand meiner zärtlichen Aufmerksamkeit. Es geht um Verwundbarkeit und Schutz. Schließlich habe ich mit 4 Männern zusammengelebt. Meinem Ehemann und 3 Söhnen. Ich war ihre Beschützerin. Haben Sie das? Ja. Ja. Wenn ich glaube, dass ich den Phallus beschützen muss, bedeutet das nicht, dass ich mich nicht auch vor ihm fürchte. Was fürchten Sie? Das glaubt niemand, dass du hier bist. Niemand glaubt das. Muss ja niemand wissen. Muss auch niemand glauben. Notizen zum Nachruf. Vom Muttertod zum Vatertod. 1932 stirbt die Mutter. Louise ist 21 Jahre alt. Sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Der Vater rettet sie aus dem Fluss. Hat sie das gewollt? Leben oder sterben? Der Vater hat entschieden. Ab 1936 studiert Louise an verschiedenen Kunstakademien in Paris, vor allem bei Fernand Léger. Zwei Jahre später lernt sie den amerikanischen Kunsthistoriker Robert Goldwater kennen. Louise ist 27 Jahre alt. Dann geht alles sehr schnell. Sie heiraten, sie übersiedeln nach Amerika, sie adoptieren ein Waisenkind, sie bekommen zwei eigene Kinder, alles Söhne. Sie leben in New York. Do you speak English? Yes, mademoiselle. Kennst du den Himmel von New York? Das solltest du. Den muss man einfach kennen. Er ist hervorragend. Er ist eine ernsthafte Sache. Eine glückliche Zeit. Sie liebt diese Stadt. Bis heute. Eine schmerzvolle Zeit. Sie leidet unter Heimweh. Bis heute? Selbst als sie Anfang der 40er Jahre ein Stück Paris, ein Stück Heimat umgibt, vergeht es nicht, das Heimweh. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges emigrieren viele französische Künstler, vor allem aus dem Kreis der Surrealisten, vor allem nach New York. Louise Bourgeois kennt sie alle. Die einen sagen, sie teilte ihre Ansichten nicht. Die anderen sagen, sie sei empört gewesen, dass sie von ihnen nicht angenommen wurde. Mutmaßungen. La femme de l'anglot est une anglotte. Ich habe mit den Surrealisten nichts zu tun. Die waren doch nur Besserwisser. Diese Männer machten mich wütend, denn ich fühlte mich ihnen sehr nahe. Gleichzeitig lehnte ich mich heftig gegen sie auf. Vielleicht wegen ihrer Arroganz, ihres Erfolgs und ihrem lehrerhaften Getue. Ich war ja von zu Hause weggelaufen wegen meines Vaters. Da war es naheliegend, dass ich gegen jede Vaterfigur aus Frankreich, die in New York auftauchte, rebellieren würde. Und so war es auch. Ein Foto, auf dem eine junge Frau, Mitte 30, für die Kamera versunken an einem Bild arbeitet. Über dem stillen, fein gezeichneten Gesicht thront ein Haarknotengeflecht. Ihre Augen sind auf die Arbeit gerichtet, sind gesenkt. Das und die weiße Bluse mit dem kleinen, runden Kragen bieten eine Weiblichkeit, als ginge es um Gefallen wollen. Mitte der 40er Jahre. Es ist fast aussichtslos, in dieser Zeit als Frau im großen Kunstrummel anerkannt zu werden. Im Kleinen auch. Die Männer haben das Zepter fest in der Hand. Louise leidet an Selbstzweifeln. Täglich wandelt sie auf dem Grat zwischen Muttersein, Ehefrau und Künstlerin. Sie versucht vollkommen zu sein in ihren Rollen. Ein Frauenschicksal. Dann der nächste Schock. Der Vater stirbt. Louise ist 40 Jahre alt. Und das wird keine Befreiung. Louise stürzt in eine schwere Depression, kann tagelang nicht aufstehen, beginnt eine Psychoanalyse. Du kannst die Gegenwart nicht anhalten. Du musst einfach jeden Tag die Vergangenheit aufgeben. Kannst du das nicht akzeptieren, musst du ein Bildhauer werden. Das fällt Ihnen jetzt ein? Bei der Lammkeule? Das passt doch überhaupt nicht hierher. Das bestimme immer noch ich. Außerdem passt es überall. Sie haben ihn geliebt. Ich habe sein krankes Herz geerbt und den Intellekt meiner Mutter. Das sagt sie gern. Das sagt sie oft. Sie sehen schlecht aus. Ich habe schlecht geschlafen. Sie müssen schon etwas lauter sprechen. Ich habe schlecht geschlafen. Oh, bin ich ansteckend? Ich habe von Penissen geträumt. Ich habe von einem Käfig geträumt. Ich habe von Vergewaltigung geträumt. Das kommt vor. Und von Maman. Ich träume nie. Das ist gelogen. Stimmt. Ich brauche solche Träume nicht. Schon gar nicht die Ängste, die sie gleich mitliefern. Und in meinem Kopf, da splittert's dann nur noch so. Und Pfeile schießen hin und her, weiße Pfeile. Und wenn ich die Augen schließe, weiß bedeutet zurück an den Start. Es ist eine Erneuerung, die Möglichkeit eines Neubeginns, ganz von vorne. Zurück an den Start? Ich versuche doch nicht umsonst, meine Erinnerungsfäden durchzuschneiden. Jeder braucht seine Erinnerungen. Das sind Dokumente. Ich wache über sie und hüte sie eifersüchtig. Ich will die vollkommene Erinnerung und totale Kontrolle über die Vergangenheit. That's it. Louise? Erzählen Sie mir von Ihrem Mann. Von Ihrem Familienleben. Ich hab's zweimal nicht gepackt. Wollen Sie mich das hier alles alleine machen lassen? Stellen Sie wenigstens die Teller auf den Tisch. Vorsicht. Sie macht sie nervös. Luis hat schon den grünen Blick. Schmal, forschend, misstrauisch. Aber kein Schalk an den Rändern. Gleich fliegt sie wieder raus. Robert war das Gegenteil von meinem Vater. Also doch wieder ein Zitat. Ich habe das alles schon so oft gesagt. Sag ich doch. Ach, und was immer ich auch sage, ich habe andauernd das Gefühl, es gelingt mir nie, den Leuten verständlich zu machen, was ich meine. Nie, nie, nie. Na toll. Das können Sie für meinen Nachruf notieren. Meine Mutter hat meinem Vater zum Essen immer einen Stapel Untertassen hingestellt. Selten genug hat er keine zu schmissen. Ich versuche es meistens ohne. Robert hat mich an meine Mutter erinnert. Worin? Voilà. Suri dagnosa ricco. Lammkeule mit weißen Bohnen und Frühlingsgemüse. Ich hoffe nicht, du gehörst zu denen, Herr, die nicht... Nein. Ich esse gern Fleisch. Ah, das ist gut. Warum kaufen Sie sich eigentlich keinen Rollator? Warum dieses störrische Ding? Weil ich bewegen will, nicht bewegt werden will. Aber störrisch, das gefällt mir. Bon appétit. Ich würde morgen gerne einen Spaziergang mit Ihnen machen. Und den Hudson River. Ja, wie kommst du denn darauf? Morgen ist Sonntag. Punkt 15 Uhr geht die Tür auf. Ich habe 7 Anmeldungen für den Sonntagssalon. Aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg, aus der Schweiz und aus Boston. Notizen zum Sonntagssalon bei Louise Bourgeois. Über 30 Jahre empfing sie junge Künstler aus der ganzen Welt. Alle waren sie vorher sehr angespannt. Viele hinterher frustriert. Manche weinten, andere rannten raus. Die wenigsten waren beglückt. Louise Bourgeois schaute sich jedes Werk ganz genau an, hörte aufmerksam zu, solange es sie interessierte, war sparsam mit ihren Fragen, knapp in ihren Urteilen, erbarmungslos. Mit 95 empfing sie zum letzten Mal in ihrem Salon. Zum Hudson River. Ich gehe seit 12 Jahren nicht mehr aus dem Haus. Warum? Schmeckt es Ihnen nicht? Angst, immer wieder Angst. Auch deshalb muss sie unentwegt arbeiten. Sie hat einfach immer Angst. Nur wenn sie an einer Skulptur arbeitet, wenn sie sich physisch mit dem Material auseinandersetzt, sagt sie, hat das einen heilenden Effekt. Und diese Anstrengung wurde zu ihrem Thema, zu ihrer raison d'être. Vorausgesetzt, sie hat ein würdiges Ziel. Hinsichtlich des Ziels habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe auf die Kunst gesetzt, statt auf das Leben. Passage dangereux. 9 Meter lang, 3,5 Meter breit, 2,5 Meter hoch. Verschiedene Materialien und Gegenstände. 1997. Rien bei Basel. Ich bin angezogen, verführt, weggestoßen. Ich will nicht schockieren. Ich will genau sein. Passage dangereux ist die größte der Zellen, wie Louise Bourgeois ihre Erinnerungsräume nennt. Ich wehre mich sofort, suche Schutz. Zum Glück gibt es keine Tür. Ich muss da nicht rein. Und nichts von drinnen kann raus. Es hängt zwar ein Schlüssel am Zaun, aber zum weiteren Glück gibt es kein Schloss. Ich wage die Nähe. Denke mal einen Folterstuhl. Könnte man assoziieren, Folter in der Familie, wie auch immer. Und auch da vorne da die Prothesen, entsprechend Kopulation dargestellt. Auch wieder der Stuhl gegenübergestellt und beobachtet, ja, wo auch keiner ist, also der Stuhl bleibt leer. Ist die Frage, ob es der Zuschauer der Beobachter sein soll oder... Jede Zelle befasst sich mit dem Vergnügen des Voyeurs. Dem Schauer des Sehens und Gesehenwerdens. Gehen Sie deshalb nicht mehr aus dem Haus? Wollen Sie einen Kaffee? Trinken Sie einen mit? Ich trinke Cola. Also, es hat mir gar nicht gefallen. Ihre Sprache gefällt mir gar nicht. Ja, und dann dieser Käfig. Ja, es hat was Beklemmendes, unglaublich. Das zeigt sie nun der Welt. Ja, und was ist dahinter? Ich meine, was ist die Lösung? Was ist der Ausweg aus diesem... aus diesem Beklemmenden, was sie einem zeigt. Ich finde, sie ist so eine wundervolle Künstlerin, weil sie ihre Kindheit bewahrt hat. Die Kinder, wenn sie spielen immer, sie nehmen es ernst, das Spiel. Und dann ist es am direktesten und auch am reinsten vielleicht. Und das gefällt mir an ihren Skulpturen. Jede Zelle befasst sich mit der Angst. Mich interessiert die Überwindung von Angst. Sich vor ihr zu verstecken, wegzurennen, sich ihr zu stellen, sie zu exorzieren, sich deswegen zu schämen und schließlich Angst vor der Angst zu haben. Das ist das Thema. Mir geht es um das nackte Überleben von einem Tag auf den nächsten. That's it. Und wann schreibst du endlich mit? Ich wiederhole nichts. Das ist eindeutig eine Lüge. Notizen zum Nachruf. Vom Vatertod zum Tod des Ehemanns. 1951 stirbt der Vater. Luis stürzt in eine schwere Depression, beginnt eine Psychoanalyse. Erst 10 Jahre später folgt eine nächste Ausstellung. In dieser Zeit beginnt sie mit verschiedenen Materialien zu experimentieren. Latex, Plastik, Gips, Zement, Gummi, Wachs, Hanf, Holz, Marmor, Stoffe, Bronze. Und alles mehr oder weniger übersehen vom Kunstmarkt. I have never been working for success. I have been working because it gave me pleasure. Right. Ich habe mich niemals um Erfolg bemüht. Ich habe immer gearbeitet, weil es mir Freude bereitet hat. Dann der dritte Schock. 1973, plötzlicher Tod von Robert Goldwater. Luis stürzt erneut in eine Depression. Chelsea, New York. Heute stand ich vor ihrem Haus. Sie hat mir nicht aufgemacht. Kein Wort. Nur ein Zettel an der Tür. No trespassing. Bin ich wieder gegangen. Keine Ahnung, was das wird. Keine Ahnung, ob es das war. Was wird das jetzt? Sie sitzt auf der Treppe. Und sucht den Weg? Nein, jetzt gibt sie auf. Sie sieht elend aus. Sie schläft ja auch nicht mehr. Kennst du den Himmel von New York? Das solltest du. Den muss man einfach kennen. Er ist hervorragend. Er ist eine ernsthafte Sache. Kannst du dich an den Himmel von Paris erinnern? Wie unzuverlässig, die meiste Zeit grau, oft warm und feucht, niemals ganz makellos, in Wolken und Schatten schwelgend. Aber der Himmel von New York ist blau, aufs Äußerste blau. Das Licht ist weiß, wie glorioses Weiß, und die Luft ist kräftig. Dieser Himmel hat keine Narrheit an sich. Er ist eine schöne Sache. Er ist pur. Es gab eine Straße in New York, und diese war erfüllt vom Himmel von New York. Er spannte sich über sie wie blaue Aluminiumfolie. Ich sitze hier, warte, lausche in die Stille, warte, bis sie überwiegt. Ein Feld, ein Land, eine Welt. Überall liegen, stehen und hängen ihre Arbeiten. Die kleine Frau dazwischen, als hätte sie sich selbst hineingesponnen. Jedes Werk ein Tagebuch. Jede Zerstörung eines Werkes auch. The first state of affairs I react to is the quality of the silence. Das erste, was ich für die Arbeit brauche, ist die Qualität der Stille. Das kleinste menschliche Geräusch bringt mich zum Schreien. Wow, eine riesige Nähhalle. Eine alte Kleiderfabrik in Brooklyn. Ihr erstes Atelier überhaupt. Und da war sie schon fast 70. Wo hat sie denn vorher gearbeitet? Gute Frage. Die großen arbeiten in fremden Räumen, die kleinen am eigenen Küchentisch. Nie hat sie einen Stil oder ein Material bevorzugt. Außer vielleicht den rosa Marmor. Am Material in dem Sinn liegt mir nichts. Mein Thema ist die Rohheit der Emotionen. Die verheerende Wirkung der Empfindungen, die man durchlebt. Das Material ist mein Medium. Seine Aufgabe ist es, mir zu dienen. Nicht umgekehrt. Ich bin nicht auf der Welt, um die Schönheit der Holzmaserung auszudrücken. So etwas kann mir gestohlen bleiben. Mich interessiert die Schönheit des Steines nicht. Die setze ich voraus. Das soll nicht heißen, dass ich meinem Material keinen Respekt zolle. Irgendwo habe ich gelesen, Ihre Werke seien jedem auf Anhieb verständlich und blieben doch auf ewig rätselhaft. That's it. Als Bildhauerin bin ich allmächtig. Ich verwandle Zweifel in Gewissheit. Welche in welche? Also da zum Beispiel? Wichtig ist allein, was du darin siehst. Und? Ein Haus, über dem eine Guillotine hängt. Ja, so kann man das sehen. Die Köpfung Ihres Elternhauses? Was dann? Celle, Choisy. Verschiedene Materialien. 1990 bis 1993. Ein originalgetreues Modell des Elternhauses, von einem Drahtzaun umgeben, darüber eine Guillotine. Es geht nicht um die Zerstörung des Elternhauses. Es geht darum, dass die Gegenwart die Vergangenheit zerstört. Ein Foto. Auf dem die kleine Louise, vielleicht 3 Jahre alt, in ein schönes weißes Kleid gesteckt und dann vor dem schönen weißen Elternhaus aufgestellt wurde. Und als ginge ein Riss hindurch, erzählt das Foto gleichermaßen von Behütung wie von Angst. Die Augen sind älter als das Kind. Louise, Louise, ma petite, beeil dich. Wir müssen zum Zug. I was born in Paris at the outbreak of the 1914 war, and the first thing I knew is that my father left for the war, and it made my mother very nervous. Ich wurde 1911 geboren, und meine erste Erinnerung ist, dass mein Vater in den Krieg einrücken musste. Das war 1914 im Ersten Weltkrieg. Und meine zweite Erinnerung ist, dass meine Mutter eine panische Angst um meinen Vater hatte. Ich habe es schon gesagt. Sie wurde unglücklich und immer ängstlicher und ich wurde es neben ihr. Dann begann meine Mutter, meinem Vater von Militärlager zu Militärlager nachzureisen. Und auf diese Reisen nahm sie mich mit. Als mein Vater verwundet wurde, fuhren wir ins Spital. Dort habe ich sie alle gesehen. Die Verwundeten, ohne Glieder, mit Stümpfen, mit zerrissenen Gesichtern. Wann war das? Ich glaube, um 1915. Da waren Sie 4 Jahre alt? Nein, nein, ich war viel älter. 1915? Da waren Sie höchstens 4. Oh, sieh an. Ein Foto. Auf dem der Vater, Louis Bourgeois, auf einem Stuhl sitzt, den verbundenen Arm am Körper, sein Blick in die Kamera, ein bisschen Ganove, ein bisschen Charmeur und Lebemann, umgeben von einem appetitlichen Reigen junger Krankenschwestern. Well, when the war was over, as happened in many couples, he had changed and he was going to enjoy himself. Als der Krieg vorbei war und er nach Hause kam, war er wie viele Männer völlig verändert. Er begann sich zu vergnügen und war hinter den Frauen her. Das geschah überall in Frankreich. Die Männer wurden zu Schürzenjägern und die Frauen waren traurig. Verstehe, ein gesellschaftliches Problem. Da tut das eigene nicht so weh. Aber es hat sie nie verlassen? Das nennt man erinnern. Der schöpferische Impuls für alle meine Arbeiten ist in meiner Kindheit zu suchen. Rien bei Basel. Normalerweise sind die Leute platt. Aber sie konnte das irgendwie was daraus machen. Das ist schon ganz besonders. Ich bin Musiktherapeut und arbeite mit Patienten, die auch das Problem mit dem Schlaf haben. Die zerfallen, die sind total ausgelaugt, die können gar nichts mehr machen und sie kann das umsetzen. Das ist schon ganz erstaunlich, was da alles abgeht und geht nicht kaputt dann. Well, I suffer from insomnia, so which is very painful. Ich leide mein Leben lang an Schlaflosigkeit. Aber ich versuche trotzdem, sie zu besiegen. Zeichnungen haben etwas Federartiges. Labyrinthe, Blütenformen, abstrakte Gebilde, Wellen, Uhren, Linien, Kreise, Porträts, Figuren, Knoten, Verschlingungen, Notizen, Ornamente, die Sechsen, Wurzeln, Geschwüre, möglich. Auch Geschwüre und Spiralen, ja, unbedingt Spiralen. Ihre Nachtzeichnungen, Füllfedergedanken aus durchwachten Nächten, Denkfedern. Insomnia Drawings. 220 Nachtzeichnungen. November 1994 bis Juni 1995. Interessant, was alles so durch den Kopf geht, wenn man nicht schlafen kann oder wenn man sich anfängt, sich nicht mehr zu beklagen oder dagegen zu sträuben, sondern es produktiv nutzt. Ja, es ist unglaublich vielfältig, was dabei rausgekommen ist. Manches sagt mir mehr zu und manches denke ich, ja, das würde ich jetzt auch mal hinkritzeln in der Nacht. Manchmal hat man einen Gedanken, aber er ist so flüchtig, so leicht, dass man keine Zeit hat, sich im Tagebuch eine Notiz zu machen. Doch die Zeichnung wird daran erinnern. Für mich ist es nicht mehr modern. Das war damals ganz aufregend, eben die Formen zu brechen, dieses Innenleben zu zeigen, die Problematik. Mir reicht es nicht. Also ich möchte wissen, aus welcher Philosophie arbeitet eine Künstlerin oder ein Künstler. Und mit diesen großen Lebensfragen umzugehen, dieses woher kommen wir, wozu sind wir da, wohin gehen wir, das wird überhaupt nicht angeklungen. Also für mich. Es regt mich auch überhaupt nicht auf. Ich finde es nur irgendwo langweilig. Ja? Da gibt es Musik, Noten, Blätter. Da macht sie so etwas ganz Erstaunliches, wie so grafische Notation, eben nicht mit Noten, sondern sie macht so Waves, oder? Das hat ein bisschen was zu tun mit moderner Notation in der Musik, in der modernen Musik. Ja, und es ist einfach wunderbar, ein super Fundus da. Alles kommt raus, irgendwie. Und rot, rot, rot. Rot ist die Farbe der Schlaflosigkeit. Nein, ihrer durchwachten Nächte, das ist nun mal klar. Rot ist Selbstbehauptung um jeden Preis, voller Widerspruch und Aggression. Es symbolisiert die Intensität der Emotionen, die im Spiel sind. Chelsea, New York. Was tust du, wenn du nicht hier bist? Ich denke an sie. Oh lala, das klingt ja schon nach einer Liebesaffäre. Na, dann reich doch mal die Pralinen rüber. Hatten Sie welche? Lieben? Ha. Na ja. Ach, toll. Ich liebe einen Mann. Wenn ich mit einem Mann zusammen bin, den ich liebe, muss ich auf der Hut sein. Ich traue den Frauen nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie ihn mir stehlen wollen. Ich liebe einen Mann. Aha, dann kennst du das ja. Er gehört zu einer anderen Frau. Das ist so und das wird so bleiben. Es ist mehr als ein Leben zu zweit. Ein Doppelkörper. Ich kann ihn nicht stehlen. Und ich will ihn nicht stehlen. Das kann ich nicht glauben. Es ist mehr als eine Begegnung. Leidenschaft? Unbedingt. Auch ohne Leiden. Nein, nein, nein. Dem misstraue ich. Dachte ich mir. Natürlich. Ich misstraue ja auch meinen eigenen Gefühlen. Aus mir quellen fürchterliche Emotionen. Oft übermannt mich brennende Eifersucht. Meine Gefühle sind meine Dämonen. Und sie sind meiner Körpergröße nicht angemessen. Ihre Intensität ist viel zu mächtig für mich. Deshalb muss ich sie in eine Skulptur übertragen. Ils sont excellents, hein? Das sind belgische. Ich vermassle stets meine Beziehungen zu Männern. Ich zerbreche alles, was ich berühre. Ich zerstöre meine Freundschaften, meine Liebschaften, meine Kinder. Ihre Kinder? Ach, eine nehme ich noch. Es heißt... Was heißt? Es heißt... Können Sie keine Fragen stellen? Warum graben Sie? Ich grabe nicht. Ich baue eine Brücke. Wenn meine Tochter früher aus der Schule nach Hause kam, hat sie ganz leise die Tür zu meinem Zimmer geöffnet. Nur einen Spalt. Ich habe an meinem Schreibtisch am Fenster gesessen, mit dem Rücken zur Tür. Jedes Mal hat sie gesehen, wie mein Rücken zusammenzuckte. Ich habe mich nicht mal umgedreht. Und sie hat die Tür wieder ganz leise geschlossen. Ich habe heute noch Rückenschmerzen. Luis? Na toll. Eingeschlafen. Den Kohlestift gibt sie nicht mal im Schlaf her. Er bleibt bereit auf ihrem Gesicht, liegt keine Schlafruhe. Auch sie bleibt bereit. Wieder betrachte ich fasziniert ihr Gesicht. Als sei es eine ihrer Nachtzeichnungen. Dieses Gesicht ist archaisch. Dieses Gesicht ist jung. Ein Augenblick der Wahrheit. 6 Fotografien. Louise Bourgeois, eine Herrscherin, ein steinaltes Korb, eine kleine französische Dame mit Hut, ein gebrechlicher Kobold mit Cola-Dose und Strohhalm, ein alt gewordenes Mädchen mit Wollmütze. Und hier? Das ist sie nicht. Das ist sie wohl. Das ist ein Mann. Sie wird ihr Vater. Je älter sie wird. Und legt sich immer eine kleine pinkfarbene Weiblichkeit? Wenigstens auf die Lippen. Mutmaßung? Sicher. Ich wage es doch nicht, ihre Stirn zu berühren. Aber den leichten Duft von Vanille kann ich riechen. Vanille und Bergamott. Chalimar, ihr Lieblingsparfüm. Nie hat sie ein anderes getragen. Und doch, ich hätte einen anderen Duft erwartet. Ich lehne mich wieder zurück. Danke, Luis. Und ich weiß nie, ob sie nicht im nächsten Moment zubeißen könnte. Luis? Ich habe euch zugehört. Notizen zum Nachruf. Vom Tod des Ehemanns zum eigenen Tod. 1973, plötzlicher Tod von Robert Goldwater. Luis stürzt erneut in eine Depression. Dann aber beginnt sie stärker denn je, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich vergebe nicht und ich vergesse nicht. Das ist das Motto, das meine Arbeit nährt. Das sagt sie gern. Das sagt sie oft. Damit ist alles gesagt. The Destruction of the Father. Gips, Holz, Latex, Textilien, rotes Licht. 1974. Da ist dieser Esstisch. Wir haben schon am Anfang darüber gesprochen. Nun ist ein bisschen Zeit vergangen, sagen wir 50 Jahre. Der Vater setzt sich wie gewohnt in Szene. Er erzählt allen, wie großartig er ist, welche tollen Dinge er getan hat. Und das wiederholt sich Tag für Tag. Dann kommt der Moment, in dem seine Kinder wütend werden. Wütend über seine ständigen verbalen Beleidigungen. Eine Tragödie liegt in der Luft. Dann hat er sein Spiel einmal zu viel gespielt. Die Kinder packen ihn und legen ihn auf den Tisch. Sie zerteilen ihn, zerstückeln ihn, essen ihn. Ein orales Drama. Er wurde beseitigt, wie er seine Kinder beseitigt hatte. That's it. Wir kommen nicht raus aus dieser Zeit. Wieso wir? Meine Kindheit hat nie ihre magische Kraft, nie ihr geheimnisvolles Dunkel, nie ihre Dramatik verloren. Bereuen Sie es nie, so viel über Ihre Herkunft, über die Herkunft Ihrer Kunst erzählt zu haben? Habe ich das? Sie haben es Ihren Besuchern diktiert. Habe ich wohl. Ich bin eine Frau ohne Geheimnisse. Ja, ja, das kenne ich ja nun schon. So kann man auch seinen Mythos schaffen. Nein, nein, sie war vollkommen authentisch. Sagen die einen. Ja, sicher, sie konnte sich auch hervorragend darstellen. Sagen die anderen. Aber die Geschichten sind echt. Da ist nichts erfunden. Oder so. Ich freue mich drauf. Worauf? Auf die Veröffentlichung ihrer Tagebücher. Freu dich nicht zu früh. Aus Louise Bourgeois von Ulf Küster, der sie kurz vor ihrem Tod besucht hat. Während einiger sehr intensiver Tage durfte ich auch in ihren Tagebüchern lesen. Der Eindruck war erschütternd. In ihren Aufzeichnungen, ein teilweise recht wildes Gemisch aus Französisch und Englisch, begegnet man einer Frau, die Aggressionen nur schwer unter Kontrolle halten konnte. Die sich immer weiter auftürmenden Vorwürfe, Selbstvorwürfe, Beschwörungen und Selbstbeschwörungen, die Qualen der Eifersucht und des Neides, die Rachefantasien, der Hass und der Selbsthass sind für den Leser nur schwer zu ertragen. Wie die Helden der antiken Mythologie scheint sie von Erynien und anderen schrecklichen Gottheiten verfolgt worden zu sein. Schau dir diese Zeichnung an. Man würde es nicht unbedingt vermuten, aber in meinem Werk gibt es Grausamkeit. Ich bin eine Sadistin, weil ich Angst habe. Notizen zum Nachruf. 1982. Louise Bourgeois bekommt als erste Frau eine Einzelausstellung im Museum of Modern Art in New York. Danach erst wird sie einem größeren Publikum bekannt. Und sie ist schon über 70. Die Feministinnen haben sie viel früher entdeckt und zu ihrer Ikone erklärt, ob ihr das nun gepasst hat oder nicht. Ikonen werden nicht gefragt. Sind Sie eine Feministin? Wozu? Ich bin eine Frau. Anfang der 90er kennt man den Namen Louise Bourgeois dann auch in Europa. Sie ist bereits über 80. Danach fehlt sie in fast keiner Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Es gibt wohl kaum einen anderen Künstler oder eine andere Künstlerin, die so spät, in so hohem Alter zu so großem Erfolg gelangt sind. It is not me who ignored the market. It is the market who ignored me. It was okay. Nicht ich habe den Markt ignoriert, der Markt hat mich ignoriert. Und das war gut so. Es hat mich überhaupt nicht entmutigt. Ich habe lange nichts verkauft. Meine Bilder blieben also meine eigenen und dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe 40 Jahre lang in Ruhe arbeiten können. Und ich blieb bis heute völlig unbeeinflusst vom Markt, weder negativ noch positiv. Ich habe mich niemals um Erfolg bemüht. Ich habe immer gearbeitet, weil es mir Freude bereitet hat. Was soll das denn jetzt? Wie glücklich bin ich, dass mich niemand wahrgenommen hat? Meine Arbeiten niemand gewollt hat? Na prima. Danach sehnt sich ja jeder Künstler. Außerdem haben Sie einmal gesagt, Sie seien ein grünes Monster, grün vor Neid, weil Sie so wenig Erfolg hätten. Oh, Sie kommen ja richtig in Fahrt. Das gefällt mir. Es gibt einen amerikanischen Grundsatz. Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Dem stimme ich zu, aber das Gegenteil ist ebenfalls richtig. Nichts schützt einen so sehr wie Anonymität. Und die muss man sich leisten können. Die Grande Dame der zeitgenössischen Kunst ist tot. Im Alter von 98 Jahren starb Louise Bourgeois am 31. Mai 2010 in New York an einem Herzinfarkt. Louise? Louise, schlafen Sie? Warum sitzen Sie auf meinem Bett? Pardon, ich wollte... Holen Sie mir ein Glas Milch und dann gehen Sie. Schlafen Sie. Ich finde keine Milch. Ich trinke auch lieber Cola. Es ist 2 Uhr nachts. Ich zeichne jede Nacht. Das glaubt niemand, dass du hier warst. Niemand glaubt das. Muss ja niemand wissen. Muss auch niemand glauben. I never get tired of a subject. So I do something, I destroy it, and I redo it, and I always come back to it. Ich vergebe nicht, ich vergesse nicht. Nachtgespräche mit Louise Bourgeois. Ein Feature von Ina Strelo und Heide Schwocho. Es sprachen... Als Louise Bourgeois, Silvia Joost. Als Autorin, Inga Busch. Sowie Ilka Teichmüller und Aljoscha Stadelmann. Technische Realisation, Kai Schliekelmann und Elke Steinort. Regie, Heide Schwocho. Redaktion, Joachim Dix. Produktion, Norddeutscher Rundfunk 2011.